Eines schönen Sommertages hat der Meister Eder beschlossen, auch einmal Ferien zu machen. Und zwar wollte er für 14 Tage aufs Land fahren, in einem schönen alten Bauernhof mitten im Gebirge bleiben und sich ganz der Ruhe und Erholung hingeben. Ein feiner Plan. Aber wie kommt man zur Ruhe, wenn man einen Kobold hat? Ich möchte auch verreisen. Geht zu, Pumuckl. Du hast das doch hier genauso schön. Nein, ich muss mich auch erholen. So. Ich muss mich sogar sehr erholen. Meine Nerven, die sind ungeheuer kaputt. Geh weiter, geh. Ich glaube, ich habe schon überhaupt keine Nerven mehr. So kaputt sind die. Du weißt überhaupt nicht, was Nerven sind. Und ob ich das weiß? Ich habe bestimmt 27 Nerven, die alle erholt werden müssen. Vielleicht zählst du mal deine Nerven genauer. Vielleicht sind es dann 28. Ja, egal wie viel. Ich will mit dir in den Urlaub ins Laub fahren. Ja. Bitte, was soll ich denn hier allein tun? Jetzt hör mal, bevor du bei mir warst du doch auch irgendwo allein. Ja, aber da war ich ja nicht sichtbar. Und wenn ich sichtbar bin, muss ich bei demjenigen bleiben, der mich sehen kann. Und das bist du. Ja, schon, aber... Also, das ist ein uraltes Koboldsgesetz. Ja, also wenn es ein Koboldsgesetz ist, dann fahrst du mit. Aber eins sag ich dir. Ich will mich auch erholen. Und wenn ich Angst haben muss, dass du da und was anstellst und mich in Verlegenheit bringst und da und rumgeisterst, dann ist das für mich keine Erholung. Ich geistere überhaupt nicht, kein bisschen. Ich schlafe den ganzen Tag in meinem Bett Ja, das müsste ich ja fast auch mitnehmen. Ja, das musst du, aber das ist ja ganz einfach. Also mich steckst du in die eine Manteltasche und mein Bett in die andere Manteltasche und dann fahren wir und fahren wir. Nein, das Bitter geht schon noch in den Koffer. Ja, aber die Idee Koffer mit der Manteltasche ist nicht schlecht. Du musst mir aber versprechen, dass du in der Manteltasche bleibst, bis wir an Ort und Stelle sind. Ich verspreche, dass ich in der Manteltasche bleibe. Kobolds Ehrenwort. Also gut. Und wie sieht dann Ort und Stelle aus? Also das muss ich doch wissen, damit ich ja nicht vorher aus der Manteltasche heraus hüpfe. Ja, also das ist ein Bauernhof an einem Waldrand. Vorm Haus sind Obstbäume und eine große Wiesen. Und ringsum sind lauter Berg, ganz hohe. Ja, solche, wie du überhaupt noch nie gesehen hast. Ach, vielleicht so hoch wie ein Kirchturm. Ja, 100-mal so hoch wie der Kirchturm. Vielleicht steigen wir sogar auf einen auf. 100-mal so hoch. Uiuiui. Da muss ich aber viele Treppen steigen. Na, das sind keine Treppen, das sind Wege. Die gehen zuerst durch den Wald, dann wird der Wald immer weniger, dann kommen die Felsen. Was Felsen kommen. Ja, und dann ist man ganz nah an die Wolken und am Himmel. Und man sieht weit, weit übers Land. Ist das schön, kann ich sagen. Und dann nehmen wir ein Flugzeug und fliegen am Himmel herum. Nein, dann steigen wir wieder runter. Ja, dann steigen wir eben wieder runter. Das ist ja auch gut. Und was machen wir in dem sauren Bauernhof? Ja, da wohnen wir. Und da riecht's gut nach Landwirtschaft und nach Stall. Ja, da ist ein großer Stall dabei mit Kühe. Und der Pferd ist, glaube ich, auch da. Und Schwein haben's auch. Ui, und wir haben auch Schwein. Und alles wird fein sein. Das reimt sich. Und auf dem Pferd wollen wir dann reiten. Und das Schwein wollen wir braten. Und die Kuh, die wollen wir... Was machen wir denn mit der Kuh? Mit der Kuh machen wir Mu. Ja, Mu! Mu! Ja. Der Meister Eder hat also am Samstag den Koffer gepackt und dann sind sie zur Bahn gegangen. Das heißt, nur der Herr Eder ist gegangen. Der Pumuckl war in der Manteltasche. Den beiden war es nicht wenig heiß. Dem Meister Eder in seinem Mantel, dem Pumuckl in der Tasche. Aber so war es eben für beide am sichersten. Nach 2 Stunden Fahrt sind sie schließlich gut am Ziel angekommen. So, jetzt sind wir da, Pumuckl. Au, nein. Du, ich glaube, die 2 Buben mit dem Handkarren da drüben, die warten auf uns. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie der Herr Eder? Ja. Seid ihr vom Gschwindnerhof? Ja, wir sollen sie abholen. Ja, das ist aber nett. Mei, ist das eine Luft da. Und das Wetter ist auch schön. Hoffentlich hält's aus. Ja, glaube ich schon. Jetzt sind wir im Urlaub. Jetzt können wir uns erholen. Kommt noch jemand? Nein, warum? Weil Sie wir sagen. Habe ich das gesagt? Ja. Na ja, wisst, das ist ja so eine Angewohnheit von mir. Also, dann gehen wir los. Ja, gehen wir. Die Koffer stellen Sie bitte auf den Leiterwagen. Unser Schwein hat gerade mal ihr Junge gekriegt. Wir sind die Enten immer lieber als die Schweine. Auch die Kühe, die sind auch ganz gut. Sie mussten ungefähr 20 Minuten bis zu dem Bauernhof gehen. Die beiden Buben, der Schorsch und der Wickerl, haben das Leiterwagerl mit dem Koffer gezogen und sich ab und zu ein bisschen über den Sommergast gewundert, der immer mal wieder nach seiner Manteltasche griff und dann schmunzelte und der von sich per Wir redete. Für die beiden Buben in dem abgelegenen Dorf ist so ein Gast aus der Stadt nichts so Alltägliches, wie er es in den großen, überfüllten Urlaubsorten ist. So waren sie schon die ganze Zeit recht neugierig auf ihn gewesen. Der Meister Eder merkte davon allerdings nichts. Er genoss die Landschaft, den Duft der Wiesen und er freute sich auch, dass er das alles dem Pumuckl zeigen konnte. Aber er ließ ihn erst aus der Tasche, als sie im Zimmer waren und die Bäuerin ihre beiden Buben ermahnt hatte. Jetzt steht's nicht so neugierig rum. Der Herr Eder möchte nach der Bahnfahrt jetzt bestimmt seine Ruhe haben. Wir gehen ja schon. Braucht uns irgendwas, Herr Eder? Soll ich einen Kaffee machen? Nein, danke schön. Alles ist wunderbar. Du brauchst bei nur sagen. Schorschi. Mutter. Dass dir ja nicht die Augen aus dem Kopf fallen, gell? Lassen Sie es doch. Da, Kinder, da habt's was, das ist fürs Kofferherfahren. Dankeschön. So, also machen Sie sich's recht bequem, Herr Eder. Ja. So, und ihr zwei, ihr helft jetzt am Papa. So, da wären wir. Runter mit dem Mantel. Raus aus der Tasche, ja. Viel Grün, viel Wiese, viel Bäume, lauter grüne Urlaubsträume. Ui, das reibt sich jetzt schon wieder. Das Bett ist auch gut, gerade schönes. Ja. Ja, und wo ist mein Bett? Ich will mein Bett auch ausprobieren. Das ist nämlich auch gut. Hol bitte schnell mein Bett raus. Ach, zu, ich pack du jetzt nicht gleich einen Koffer aus. Das hat doch noch Zeit. Ja, nicht den Koffer, sondern mein Bett musst du auspacken. Und das stellen wir daher auf das Fensterbrett. Oder nein, daher hier auf dein Nachtkästchen. Oder nein, hier, da neben den Krug. Oder nein, hier in diese Ecke. Und bitte hol jetzt schnell mein Bett. Das muss einen 27 Nervenerholungsurlaubsplatz kriegen. Ja, also, von mir aus soll man der Bett raus. Ja. Ja, Herrschaftszeiten, wo habe ich denn gleich meinen Kofferschlüssel? Ah, da ist er. Die Bäuerin wird sich nicht wenig wundern, wenn da Puppenbett rumsteht. Oh, also soll sie sich doch wundern. Und die Buben, die sollen sich auch wundern. Die wundern sich sowieso schon genug. Und, du, jetzt habe ich... Jetzt habe ich alle Platz. Hier auf dem Tisch, unter dem Blumenstrauß. Ja. Ui, das ist schön für die Pumuckl. Ja. Ich schlafe unter Blumen. Gut, von mir aus. Ja. Aber ich gehe jetzt runter und setz mich vors Haus und rauche eine Ferienanfangszigarre. Du kannst ja in dem Bett schlafen, wenn du willst. Nein, ich will auch runter. Ich will alles anschauen. Ich will brav jetzt... Brav sein, hast du versprochen. Ja, das will ich ja auch. Wart, den Kofferschlüssel, den lass ich nicht darum liegen. Der geht zu leicht verloren. Wo lege ich den jetzt gleich hin? Ja, wo legst du den denn gleich hin? Du Pumuckl, merk das, ich leg den Schlüssel unter dein Bett, da. Da kann ich niemand vom Tisch wischen. Ja, das merke ich mir. Und jetzt gehen wir runter, ja? Ja, also jetzt komm. Die beiden sind also runtergegangen und der Meister Eder hat sich auf die Bank vors Haus gesetzt. Der Pumuckl hat vor Freude über so viel grüne Wiese mindestens 11 Purzelbäume geschlagen. Dann ist er 4-mal wie der Blitz um den Hof herumgesaust, hat sich jedes Mal, wenn er am Misthaufen vorbeigekommen ist, schnell die Nase zugehalten. Und dann hat er die Tür vom Stall entdeckt. Und schon war er drin. Könnt ihr euch vorstellen, wie jemand, der so klein ist wie der Pumuckl, staunt, wenn er vor Kühen steht? Er brachte den Mund gar nicht mehr zu und wusste nicht, wo er mit dem Schauen anfangen sollte. Aber noch wer sperrte vor Staunen den Mund auf? Der Schorsch und sein Bruder, der Wickerl. Sie hatten nämlich nur so getan, als würden sie der Mutter folgen und waren wieder ins Haus geschlichen. Und da hörten sie, zwar ganz entfernt, dass der neue Sommergast laut in seinem Zimmer redete. Was, das konnten sie nicht verstehen, dazu waren sie nicht nah genug. Aber das klang doch wie eine hohe und eine tiefe Stimme. Und so kam es, dass die beiden, kaum dass sie den Meister Eder vor dem Haus wussten, rauf in sein Zimmer geschlichen sind. Wiegerl, vielleicht hat er jemand versteckt. Aber das müsste man doch gesehen haben, wenn er jemanden dabei gehabt hätte. Im Koffer vielleicht. Das werden wir gleich sehen. Leise zumachen. Da steht der Koffer. Aber der ist zugesperrt. Dann ist auch niemand drin. Schauen wir in den Schrank. Na, da ist auch nichts drin. Du, Schorschi, schau, was da auf dem Tisch steht. Da legst du nieder. Ein Puppenbett. Aber Puppen ist keine drin. Vielleicht schläft da wer drin. Jetzt spinn doch nicht. Wir sollten in so einem Bett schlafen. Vielleicht hat er irgendein Tier dabei. Ein Tier? Weißt, vielleicht hat er vorhin mit dem Hund geredet. In das Bett geht doch kein Hund. Aber ein Hamster oder eine junge Katze schon. Aber das Viech muss doch wo sein. Vielleicht hat er es laufen lassen, oder? Egal. Da unterm Bett, da ist ein Schlüssel. Oh ja, zeig. Schorschi, vielleicht kann man das Bett irgendwo aufziehen. Und dann ist ein Spieluhr drin. Oder es ist ein Geheimfach drin. Vielleicht ein Geheimfach, wo Goldstückel versteckt sind. Da ist aber gar kein Fach. Vielleicht hat es einen doppelten Boden. Die Mutter! Schorschi, Wickel, haben wir's doch gedacht, dass ihr da seid. Ja, schämt ihr euch gar nicht. Was tut's denn ihr da herin? Wir haben bloß... Schau, Mutter, das Puppenbett. Das geht euch überhaupt nichts an. Sofort raus, auf der Stelle, sage ich. Ja, wir so bist du mir ja doch schon nicht. Das verbiete ich euch ein für alle Mal. Verstanden? Nun, sowas tut man wirklich nicht. Vor lauter Schreck, dass die Mutter sie erwischt hatte, steckte der Schorsch den kleinen Kofferschlüssel, den er in der Hand hatte, in die Hosentasche. Und dort blieb er auch, zunächst wenigstens. Der Pumuckl stand inzwischen im Stall, ganz allein vor den großen Kühen und betrachtete sie von allen Seiten. Er hatte keine Angst vor ihnen, er war doch unsichtbar. Er blies sich im Gegenteil mächtig auf und versuchte, sie ein bisschen zu ärgern. Könnt ihr eigentlich nur fressen? Mu! Das sind ja Hühner besser, die gackern wenigstens. Da müssen doch noch Schweine sein in dem Stall, hat der Meister Eder gesagt. Schweine grunzen. Hallo? Hallo? Hallo, grunzt hier jemand? Ah! Hab ich nicht gesagt. Da drüben hinter dem Verschlag. Ui, der Verschlag ist aber hoch. Da muss ich ja direkt hinaufklettern. Hinaufklettern! Hopp, hopp, hoppla, hoppla. Oh. Oh, was ist das? Ein riesiges Schwein und viele ganz kleine. Das sind ja Pumuckl-große. Nein, ich meine Pumuckl-kleine Schweine. Und so schön rosa. Also, die passen in der Größe genau zu mir. Das ist ja wunderbar. Wenn ich mich auf so ein Schweinchen setzen würde, dann würde es mich hin und her tragen. Und dann wieder hin und her und dann nochmal her und hin. Ob ich das mal probiere? Hey, hallo? Hallo? Hallo? Ja, du großes Schwein, dich meine ich. Hast du vielleicht etwas dagegen, wenn ich mich auf eins von diesen kleinen Schweinen setze? Ich tue ihm bestimmt nicht weh. Also ich hüpf mal runter, nicht wahr? Hüpf. Oh. Wenn er nur nicht so stinken würde. Halt, du kleines Schwein. Bleib mal da. Ja, du mit dem schwarzen Fleck am Ohr. Also du bist ja besonders schön. Und genau in der Größe passend. Aber der Geruch, also entschuldigt bitte vielmals, das halte ich nicht aus. Moment mal. Ich grabe das ein. Der Verschlag hat doch eine Tür. Ja, mit einem Holzriegel. Sehr, sehr einfach. Äußerst einfach. Bringt der Pumuckl schon auf. Die anderen bleibt da drin, verstanden? Nur du mit dem Ohr, du kommst mit. Ja. Bitte mach doch keinen solchen Lärm. Du willst nicht mitkommen. Das werden wir gleich haben. Ich nenne dich einfach bei deinem schwarzen Ohr und zieh dich heraus. Jawohl. So ist gut. Komm, schön mitkommen. Schön mitkommen. So. Ja, komm, gleich sind wir auf der Wiese. Da wirst du aber staunen. Komm. Der Pumuckl hat wirklich das Ferkelchen aus dem Stall hinausgezogen. Der Meister Eder hatte inzwischen seine Zigarre ganz behaglich geraucht und geradezu glücklich den schönen Blick auf die Berge genossen, als er sich doch entschloss, den Koffer auszupacken. Er ging also in sein Zimmer und fand den Kofferschlüssel nicht mehr an seinem Platz. Herrschaftszeiten, das weiß ich doch ganz bestimmt, dass ich den Schlüssel da unter das Bett vom Pumuckl gelegt habe. Wir haben sogar noch drüber gesprochen. Pumuckl! Hoppla. Dem darf ich hierher nicht rufen, sonst meinen die, ich bin. Pumuckl! Der kann's doch nicht lassen, irgendwelche Sachen zu verlegen. Ausgerechnet den Kofferschlüssel. Dabei hat er doch versprochen. Aber wart, dich finde ich schon. Der ist bestimmt im Stall, da verwette ich ja meinen Kopf. Seufzend begab er sich auf die Suche. Er nahm ziemlich sicher an, dass er den Pumuckl im Stall finden würde. Der Meister Eder guckte im Stall hinter jeden Verschlag, ja sogar in jede Futterkrippe, aber nirgends ein Pumuckl. Klar, der war ja inzwischen mit seinem Schweinchen auf der Wiese. Wie der Meister Eder gerade so im Stall herumsuchte, kam die Bäuerin herein. Ja, Herr Eder, da sind Sie. Ja, da schauen Sie, gell? Gell, sind nett, unsere kleinen Ferkel. Ja, sehr nett. Ja, und so sauber. Doch, wissen Sie, es ist gar nicht wahr, dass die Schweine dreckige Viecher sind. Wir müssen ein bisschen sauber hält. Ja, da fehlt ja eins. Okay, da fehlt eins. Da ist ja die Kobentür offen. Haben Sie die aufgemacht, Herr Eder? Ich? Na, bestimmt nicht. Na, also, die Sauwurm. Nicht Obacht geben können. Wahrscheinlich ist einer rein und hat dann vergessen, die Kobentür zuzumachen. Mhm. Und jetzt ist der Ferkel rausgelaufen. Ja, das habe ich aber auch noch nicht gehört. Das Ferkel davonlaufen und weit können sie nicht laufen. Naja, eigentlich nicht, aber jetzt darf ich suchen und hab doch gar keine Zeit dafür. Sorsi, Dickel! Ach, wo sind die wieder rumtreiben? Also ich sag ja, die zwei Lauser, die können mal wieder verdroschen. Wickel! Sorsi! Aber sagen Sie mal, kann die Tür nicht von allein auch aufgehen? Nein, nicht gut. Man, die Buben, die meinen, sie könnten ja mit dem jungen Viechzeug spielen und dann... Sorsi! Mein Gott, wo das Ferkel nur hingrinnt sein kann. Na sowas. Die beiden Buben haben das Rufen ihrer Mutter zunächst nicht hören können, denn sie waren wupptig wieder in Meister Eders Zimmer geschlichen. Sie wollten erstens den Schlüssel wieder unbemerkt zurücklegen und zum Zweiten doch noch versuchen, hinter die Geheimnisse des neuen Gastes zu kommen. So taten sie das, was wirklich sehr ungezogen ist. Sie schlossen Herrn Eders Koffer auf und guckten hinein. Natürlich entdeckten sie nichts. Da schlossen sie wieder ab, legten den Schlüssel ordentlich an seinen Platz und schlichen davon. Und jetzt erst hörten sie das Rufen ihrer Mutter. Ja, Mutti, was ist? Wo wart's ihr denn? Mir? Mhm. Wir waren vom Haus. Warum hast du uns gerufen? Wer von euch war bei den Ferkeln im Stall? Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, streit's es nur ab. Eine Kobentür geht nicht von allein auf. Also müsst ihr drin gewesen sein. War ja sonst niemand da. Wenn ich's dir sag, ich war überhaupt nicht im Stall. Lügt's nicht so frech. Jetzt wird sofort das Schweinderl gesucht. Und wenn's nicht da ist, bis der Vater heimkommt, dann verhau ich euch ja so, dass ihr nur lang dran denkt. Aber Mutti, wir waren... Red's nicht, sucht's. So ist es gekommen, dass die Mutter geglaubt hat, der Schorsch und der Wickerl hätten das Ferkel auskommen lassen und dass der Meister Eder gedacht hat, der Pumuckl hätte den Kofferschlüssel versteckt. Und so ist die Sucherei losgegangen. Die Buben haben das Ferkel im Stall, im Heuschober und im Hof gesucht und der Meister Eder seinen Pumuckl im Obstgarten und im Wald hinterm Haus. Und jeder war auf jeden wütend. Die Mutter auf die Buben auf die ungläubige Mutter, der Meister Eder auf den Pumuckl und der Pumuckl, ja, der Pumuckl war auf das kleine Schwein wütend, denn das wollte nicht so, wie er wollte. Du sollst stehen bleiben. Ich will doch jetzt auf dir reiten. Bleibst du jetzt stehen, sonst ziehe ich dich schrecklich am Ohr. So. Nein, nein, nicht nach außen laufen. Das sieht man dich doch. Schweinchen. Schweinchen. Schweinchen, rosarotes Schweinchen, bleib jetzt schön stehen, ja? Ja, ja, so, so, so, und jetzt, ich sitze schon auf dir drauf, ich bin zu trug, so, jetzt lauf, komm, lauf, laufen sollst du, hör, du, ich zupf dich an deinem Schwanz, so, halt, halt, du wirst mich da runter, ach, du dummes Schwein, aua, du hast mich ja runtergeworfen. Das darfst du nicht. Birnbaum und Wallach. Staudensalat. Das kann ich mir doch direkt nicht abbrechen. Denk doch mal ein bisschen, wie man nur so lieb ausschaut und gleichzeitig so dumm sein kann. Pfui, pfui Teufel, pfui Teufel. Pfui Teufel kann ich da wirklich nur sagen. Wenn du so laut quietschst, dann hören sie dich. Und dann musst du wieder in deinen stinkigen Stall zu deinen stinkigen... du weißt, halt! Halt! Halt! Oha! Wo kommst du denn her? Was ist denn sicher? Hast du mir nicht versprochen, dass du ganz brav bist? Ja, ich bin ja ganz brav, sehr brav sogar. Ich fange nur das dumme Schwein ein, jawohl! Ich suche es überall. Hast du am Ende das Ferkel aus dem Stall? Nein, das geht ja gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich fange es nur ein. Jawohl, und sonst nichts. Aber mein Kofferschlüssel hast du verschleppt. Meinst du, ich will mich deppert suchen? Bloß weißt du, dass du nicht lassen kannst, dass du was verschleppst? So haben wir für nicht gewettet. Du hast mir versprochen... Ich hab den Schlüssel doch nicht weggenommen. Nein, nein, nein. Du bringst auf der Stelle den Schlüssel wieder an seinen Platz, verstanden? Aber ich hab ihn doch gar nicht. Ich weiß doch überhaupt nicht. Lüg nicht. Ich bring das Schwein dann jetzt zurück und währenddessen legst du den Schlüssel wieder auf seinen Platz. Ja, aber ich... Augenblick! Aber ich war's nicht! Kein Wort mehr! Rauf jetzt! Was blieb dem Pumuckl anderes übrig, als ins Zimmer hinaufzulaufen? Und siehe da, der Schlüssel lag an seinem Platz. Da liegt ja der Schlüssel. Was hat er denn überhaupt? Aber mir nichts glauben. Nein, also sind die Menschen manchmal seltsam. Sieht einfach den Schlüssel nicht da liegen, aber mich unschuldig, jawohl, unschuldig, verdächtigen. aber dass ich das Schweinchen nur einfangen wollte, das hat er mir geglaubt. Ah, na, das geht ja gar nicht, hat er da gesagt. Der Meister Eder hat inzwischen das Ferkelchen der Bäuerin gebracht. Die war natürlich sehr froh, dass das Tier wieder da war. Und dann hat sie ihre beiden Buben gerufen. Da, der Herr Eder hat das Ferkel gefunden. Mitten draußen auf der Wiesen war's, im hohen Gras. Aber Mutti, wir haben bestimmt nicht den Kohl aufgemacht. Wir waren nicht im Stall. Ehrlich? Also, wie ich heute Morgen ausgemistet hab, war's noch drin. Ja, und dann war niemand mehr im Stall. Kein Mensch. Könnte es also bloß ihr gewesen sein, ne? Ja, weil ihr immer im Stall herumspielen müsst. Aber Mutti, wir waren nicht im Stall. Ich will nicht, dass gelogen wird. So, und ihr geht's jetzt ins Haus und heute Nachmittag ist Hausarrest. Verstanden? Auch den Buben blieb nichts anderes übrig, als in die Stube zu gehen. Unterwegs aber hat der Wickerl zum Schorsch gesagt. Ach so, eine Aufregung. Das Ferkel hätten wir schon wieder gefunden. Aber wir waren's ja gar nicht. Immer wird man unschuldig verdächtig. Aber dass wir doch mal oben waren im Zimmer, das hat niemand gespannt. Das sagen wir auch niemand. Trotzdem, ihren Hausarrest mussten sie an diesem Nachmittag absitzen. Sie hatten ihn zwar nicht wegen des Schweinchens, aber doch eigentlich für das Herumschnüffeln verdient. Und um die Sache rund zu machen, auch der Pumuckl bekam für den Nachmittag Hausarrest. Er hatte ihn zwar nicht wegen des Schlüssels, aber wegen des herausgelassenen Schweinchens und seiner Lüge sehr wohl verdient. Aber der Schlüssel ist doch da! Er ist da und war da! Und du hast ihn bloß nicht gesehen. Du kannst jetzt reden, was du willst. Ich bin nicht blind und der Schlüssel war nicht da. Und wer anders war auch nicht da, der ihn hätte wegnehmen und nachher wieder hinlegen können. Jetzt werfe ich aber gleich vor lauter Zorn die Blumenvase. Nein, Freund, das tust du nicht. Machst du euch schon? Nein, du hast heute Nachmittag Zimmerrest. Und ich sperre alles ab. Ich will mich erholen, verstanden? Aber ich will doch auf die Wiese und in den Wald. Morgen, wenn du mir versprichst, dass man den ganzen Urlaub überhaupt nicht spannt, dass du dabei bist. So, und jetzt kannst du heute Nachmittag von mir aus dichten oder Staub wegblasen oder Purzelbeim schlagen, was du willst. So, da werde ich aber ganz böse Gedichte dichten, ganz fürchterliche Gedichte, die sich überhaupt nicht reimen, die überhaupt keinen Sinn haben. So eins zum Beispiel. Rot-blaue Sonne, Ameisen quietschen im Abendlicht, Edermeisters Urlaubswonne gefällt dem Pumuckel nicht. Ja, aber das reimt sich doch. Ja, warte, ich kann's nicht anders. Aber ich werde heute Nachmittag das Nicht-Reimen lernen. Jawohl! So hatten zwei Kinder und ein Kobold Zimmerarrest. Aber es war nicht so schlimm, denn nachmittags kam ein Gewitter und da hätten sie sowieso im Haus bleiben müssen. Abends war dafür wundervolle Luft und alle saßen draußen vor dem Haus auf der Bank und genossen sie in vollen Zügen. Auch der Pumuckl saß unsichtbar dabei, in Meister Eders Rocktasche allerdings. Und keiner hat etwas von ihm gemerkt.